Von den Wohltaten, zweites Buch, 29 bis 35. 29. Sieh nur, wie unbillig die Menschen und sogar manche, die sich Philosophen nennen, in Beurteilung der göttlichen Gaben sind. Sie klagen, dass wir nicht an Körpergröße den Elefanten, an Schnelligkeit den Hirschen, an Leichtigkeit den Vögeln und an Kraft den Stieren gleich sind, dass die wilden Tiere eine festere Haut haben, die Dammhirsche eine zierlichere, die Bären eine dichtere, die Biber eine weichere, dass uns die Hunde an der Spürkraft der Nase übertreffen, die Adler an Schärfe der Augen, die Raben an Lebensdauer und viele Tiere an der Gabe des Schwimmens. Und wenn schon manches naturgemäß gar nicht beisammen sein kann, zum Beispiel Behendigkeit des Körpers und Stärke, so schreien sie doch über Unrecht, dass der Mensch nicht aus Kräften, die einander widersprechen und sich nicht vertragen, zusammengesetzt ist, und machen es den Göttern, als hätten sie uns schlecht bedacht, zum Vorwurfe, dass uns nicht vollkommene Gesundheit und unanfechtbare Kraft, dass uns nicht der Blick in die Zukunft gewährt sei. Kaum enthalten sie sich, dass sie in ihrer Unverschämtheit nicht so weit gehen, auf die Natur zu zürnen, dass wir unter den Göttern sind, dass wir nicht mit ihnen auf gleicher Stufe stehen. Wie viel besser wäre es, sich zu der Betrachtung der so mannigfaltigen und großen Wohltaten zu wenden und zu danken, dass sie uns in diesem herrlichen Wohnhause die zweite Stelle zukommen lassen mochten und uns zu Herren der Erde gemacht haben. Fällt es auch jemand ein, eine Vergleichung anzustellen zwischen uns und zwischen den Geschöpfen, über die uns die Herrschaft gegeben ist? Da würde man nämlich lernen, zufrieden sein. Was uns versagt ist, war zu geben nicht möglich. Und dann bedenke doch du, der du das Los der Menschheit so unbillig beurteilst, wie vieles uns unser Erzeuger gegeben hat, wie wir weit stärkere Tiere unter das Joch gebracht haben, wie wir weit schnellere einholen, wie nichts Sterbliches ist, das nicht unserer Gewalt unterliegen müsste. So viele Vorzüge haben wir empfangen, so viele Künste und insbesondere den Geist, dem alles in demselben Augenblicke, wo er sich erhebt, zugänglich ist, ihn, schneller als die Sterne, deren Bahnen er viele Jahrhunderte voraneilt, dazu so viele Früchte, so viele Schätze, so viele übereinander gehäufte Gegenstände. Sieh dich überall um, und weil du nichts finden wirst, das du in jeder Hinsicht lieber sein möchtest, so suche dir aus allem zusammen die Einzelheiten heraus, die du dir gewährt wissen möchtest. Und wenn du die Güte der Natur recht anschlägst, so musst du gestehen, dass du ihr Schoßkind warst. So ist's. Am liebsten haben die Götter uns gehabt, und noch sind sie so gesinnt. Und eine größere Ehre konnten sie uns nicht antun, als dass sie uns die erste Stelle nach sich gaben. Großes haben wir empfangen, für Größeres waren wir nicht empfänglich. 30. Dies, mein Liberalis, dünkte mir zu sagen notwendig, teils, weil doch auch von großen Wohltaten zu reden war, wo man von den Kleinen spricht, teils, weil gerade aus dieser Quelle der Frevelmut fließt, mit dem man sich sonstige Äußerungen eines so verabscheuungswürdigen Lasters erlaubt. Denn wem wird wohl ein Mensch, der die höchsten Wohltaten verachtet, eine dankbare Äußerung tun, und wie wird ein solcher irgendein Geschenk für groß achten oder sich zur Vergeltung verpflichtet fühlen? Wem wird er seine Rettung, wem sein Leben verdanken, wenn er nicht einsieht, er habe von den Göttern das Leben empfangen, das er doch täglich von ihnen haben will? Wer also die Menschen dankbar sein lehrt, der nimmt sich zugleich der Menschen an und der Götter, denen wir, unerachtet sie keiner Sache bedürfen und über jedes Bedürfnis erhaben sind, nichts desto weniger dankbar sein können. Leite doch niemand aus unserer Schwäche und Armut einen Entschuldigungsgrund für den Undank her, indem er sagt, ja, was kann ich denn tun und auf welche Weise, in welchem Falle soll ich denn ihnen, die über mich erhaben und die Herren der Welt sind, Dank erstatten können? Die Erstattung lässt sich wohl machen, auch wenn du geizig bist, ohne Aufwand, und bist du träge, ohne Mühe. In demselben Augenblicke, in welchem du verbindlich geworden bist, magst du, wenn du nur willst, mit einem jeglichen ins Reine kommen, weil man die Wohltat schon vergolten hat, wenn man sie mit Freuden hinnimmt. 31. Es ist unter den Sonderbarkeiten der stoischen Schule nach meiner Ansicht gar nicht das Wunderlichste und Unglaublichste, dass man schon vergolten habe, wenn man eine Wohltat mit Freuden hinnimmt. Denn da wir alles auf die Gesinnung zurückführen, so hat ja ein jeder so viel getan, als zu tun sein Wille war. Und da kindliche Liebe, Treue, Gerechtigkeit, überhaupt jegliche Tugend ihre Vollendung in sich selbst trägt, so kann ein Mensch, wenn er auch nichts ins Werk zu setzen vermag, doch auch schon durch seinen guten Willen dankbar sein. Sobald einer erreicht, was er sich vorgesetzt hat, so empfängt er die Frucht seines Tuns. Wer eine Wohltat gibt, was hat er dabei für eine Absicht? Dem zu nützen, welchem er gibt und in sich selbst vergnügt zu sein. Hat er ausgeführt, was er wollte, und ist seine Gabe an mich gekommen und hat ein verwandtes, frohes Gefühl in mir angeregt, so ist ihm ja geworden, was er wollte. Wollte er doch nicht, dass ihm wieder etwas dagegen gegeben werde, oder es war keine Wohltat, sondern eine Spekulation. Wenn einer den Hafen erreicht, nachdem er steuerte, so ist's eine gute Seefahrt. Ein Pfeilschuss hat den Dienst der sichern Hand geleistet, wenn er das Ziel getroffen hat. Wer eine Wohltat gibt, will sie dankbar aufgenommen wissen. Ist sie gut aufgenommen worden, so hat er, was er wollte. Hatte er's aber auf irgendeinen Vorteil abgesehen, so war das keine Wohltat, deren eigentümliches Wesen ist, dass von Interessen gar kein Gedanke aufkommt. Habe ich etwas, das ich empfing, mit der Gesinnung hingenommen, in der es gegeben ward, so habe ich es vergolten. Sonst stünde es schlimm um das, was das Beste ist. Da würde ich, um dankbar zu sein, an das Glück gewiesen. Kann ich, weil dieses nicht will, nicht erwidern, so hat die Gesinnung an der Gesinnung genug. Wie also? Soll ich auch, was mir möglich ist, nicht tun, um zu vergelten? Wohl will ich Zeit und Umstände und Gelegenheit benutzen und suchen, den Schoß dessen anzufüllen, von dem ich etwas bekommen habe. Allein es steht schlimm mit der Wohltätigkeit, wenn man nicht auch mit leeren Händen dankbar sein kann. 32. Wenn einer, wendet man ein, eine Wohltat empfangen hat, so ist, wenn er sie auch mit der besten Gesinnung aufgenommen haben mag, doch noch nicht vollständig geschehen, was für ihn Pflicht ist. Er steht noch zurück mit der Wiedervergeltung. So will es freilich im Spiele etwas heißen, wenn man geschickt und pünktlich den Ball aufzufangen versteht. Aber für einen guten Spieler gilt man doch nicht, wenn man den aufgefangenen Ball nicht richtig und gewandt zurückwirft. Das Bild passt nicht recht. Warum? Weil es bei dem, was man hier zum Lobe anrechnet, auf Körperbewegung und Gewandtheit ankommt, nicht auf die Gesinnung. Nun, so muß ich mich denn über das, worüber sich nach dem Augenscheine urteilen lässt, vollständig erklären. Man kann doch nicht sagen, dass einer kein guter Spieler sei, wenn er den Ball, wie sich's gebührte, aufgefangen hat, und wenn es nicht Säumnis von ihm war, dass er denselben nicht zurückwarf. Allein, entgegnet man, wenn schon an der Kunst des Spielers nichts fehlt, sofern er allerdings sein Teil geleistet, aber auch, was er nicht wirklich leistete, doch zu leisten imstande ist, so ist eben doch das Spiel mangelhaft, das nur durch das wechselseitige Hin- und Herwerfen seine Vollendung erreicht. Ich will das nicht weiter widerlegen. Ich meine, die Sache ist die, mag auch dem Spieler etwas abgehen, dem Spieler geht nichts ab. So ist's auch mit dem, wovon wir reden. Es fehlt etwas an der Gabe, der man eine Gegenleistung schuldig ist, nicht aber an der Gesinnung, wenn sie eine ihr entsprechende gefunden hat. So viel an ihr lag, hat sie das, was sie wollte, auch geleistet. 33. Es hat mir einer eine Wohltat erwiesen. Ich habe sie angenommen, nicht anders, als er sie angenommen wissen wollte. Nun, so hat er, was er will und was er einzig will. Somit bin ich dankbar. Danach steht ihm frei, über mich zu verfügen, und das ist der beliebige Vorteil, den er von einem dankbaren Menschen hat. Das ist aber nicht die Ergänzung einer Leistung, zu der etwas gefehlt hätte, sondern eine Zugabe zu dem, was in sich vollendet ist. Phidias bildet eine Statue, etwas anderes ist der Genuss von der Kunst, etwas anderes der vom Kunstwerke. Der Genuss von der Kunst ist, dass er schuf, was in seinem Sinne lag, der vom Kunstwerke, dass ihm aus seiner Schöpfung ein Vorteil erwuchs. Vollendet hat Phidias sein Werk, wenn er auch keinen Käufer fand. Er hat von seiner Arbeit einen dreifachen Genuss, fürs Erste in seinem Bewusstsein, der ist ihm geworden, so wie das Werk vollendet war, fürs Andere in dem Ruhme, fürs Dritte in dem Nutzen. Diesen Genuss hat er zu gewarten, entweder dadurch, dass er beliebt wird, oder durch den Verkauf, oder durch irgendeinen Vorteil. So liegt bei einer Wohltat der erste Genuss im Bewusstsein, der wird demjenigen zuteil, welcher sein Geschenk nach seinem Wunsche angebracht hat. Der andere im guten Namen, der dritte in möglichen Gegenleistungen. Darum, wenn eine Wohltat gut aufgenommen worden ist, so hat der, welcher sie gab, zwar schon seinen Dank empfangen, aber noch keinen Lohn. Ich bin daher noch Schuldner für das, was zur Wohltat nicht zu rechnen ist. Für sie selbst habe ich mich abgefunden dadurch, dass ich sie mit guter Gesinnung hinnahm. 34. So hat also, entgegnet man, einer Dank erstattet, wenn er auch nichts getan hat? Fürs Erste, ja. Er hat der guten Gesinnung eine gute entgegengeboten und, wie es bei der Freundschaft sein muß, in gleichem Verhältnisse. Sodann aber unterscheide, anders ist eine Wohltat, anders ein Darlehen zu bezahlen. Du darfst nicht darauf warten, dass ich dir die Bezahlung vor Augen stelle. Hier haben die Herzen miteinander zu tun. Meine Behauptung wird dir, wenn sie schon anfänglich gegen deinen Sinn streitet, nicht mehr so uneben scheinen, wenn du dich mit mir verständigst und bedenkst, dass wir bei weitem nicht so viel Worte haben als Begriffe. Es gibt eine gewaltige Menge von Dingen ohne Namen, die wir nicht mit eigentümlichen Benennungen bezeichnen, sondern mit fremden und entlehnten. Fuß nennen wir etwas an uns und am Bette und am Segel, und an einem Verse, Hund nennen wir sowohl den Jagdhund als den Seehund und den Hundsstern. Weil es nicht reicht, jedes einzelne Ding mit einem eigenen Ausdrucke zu bezeichnen, so borgen wir, wo es Not ist. Tapferkeit ist die Tugend, welche jede Gefahr verachtet, in die man sich nicht ohne Not begibt, oder die Kunst, Gefahren zurückzuschlagen, auf sich zu nehmen, herbeizurufen. Doch nennen wir auch den Gladiator einen tapfern Mann und den heillosen Sklaven, den das Wagnis auf blindes Glück zur Todesverachtung treibt. Sparsamkeit ist die Kunst, unnötigen Aufwand zu vermeiden oder die Geschicklichkeit von seinem Vermögen verständigen Gebrauch zu machen. Dennoch nennen wir einen gar sehr sparsamen Menschen kleinlich und knickerig, denn es ist ein unendlicher Unterschied zwischen Einschränkung und Knickerei. Dergleichen ist seiner Natur nach verschieden, allein die Armut der Sprache macht, dass wir von dem einen wie von dem anderen sagen, er spart, dass nicht nur jener tapfer heißt, der mit hellem Geistesblicke das Zufällige verachtet, sondern auch der, welcher unvernünftig in Gefahren hineinrennt. So ist Wohltat, wie gesagt, teils die wohltätige Handlung, teils das, was durch diese Handlung gegeben wird, wie ein Stück Geld, ein Haus, ein vornehmes Kleid. Das eine wie das andere hat nur einen Namen, der Sinn und die Bedeutung aber ist gar sehr verschieden. 35. Darum habe Acht, es wird dir sogleich einleuchten, dass ich nichts sage, was sich nicht mit deiner Ansicht verträgt. Der Wohltat in dem Sinne, in welchem sie die Handlung ausmacht, ist Dank erstattet, wenn wir sie wohlwollend annehmen. Im andern Sinne, wo sie in einer Sache besteht, haben wir sie damit noch nicht erstattet, aber es ist unser Wille, sie zu erstatten. Der Gesinnung haben wir ein Genüge geleistet durch unsere Gesinnung. Der Sache sind wir die Sache schuldig. Darum, obwohl wir behaupten, es habe einer Dank erstattet, wenn er die Wohltat mit Freuden annahm, so sagen wir doch, er soll etwas dem, was er empfing, Ähnliches dagegen geben. Es klingt manches, was wir sagen, etwas ungewohnt, dann nähert es sich aber doch auf einem andern Wege wieder dem Gewohnten. So behaupten wir, der Weise erleide keine Beleidigung, und doch wird der, welcher ihn mit der Faust stößt, einer Beleidigung schuldig gehalten werden. Wir behaupten, ein törichter Mensch habe kein wahres Eigentum, und doch werden wir den, der einem Toren irgendetwas entwendet, als einen Dieb verurteilen. Wir behaupten, alle Menschen seien verrückt, und doch wenden wir nicht bei allen die Nieswurz an. Denselben, die wir verrückt nennen, übertragen wir Stimmgebung und Rechtspflege. So behaupten wir, der, welcher eine Wohltat in guter Gesinnung angenommen hat, habe Dank erstattet. Nichtsdestoweniger halten wir ihn als Schuldner im Rest, und er soll Dank erstatten, wenn er auch schon erstattet hat. Damit wollen wir aufmuntern, nicht das Wesen der Wohltätigkeit verkennen. Nicht ängstlich soll man sein wegen der Wiedererstattung, noch sich durch eine unerträgliche Bürde gedrückt fühlen und den Mut verlieren. Es sind mir Güter geschenkt worden, meine Ehre verteidigt, hässliche Beschuldigungen von mir abgewälzt, mein Leben und was mehr ist als Leben, meine Freiheit gerettet. Und wie werde ich Dank erstatten können? Wann wird der Tag kommen, da ich jenem kundgeben kann, was in meinem Herzen ist? Siehe, der Tag schon ist's, an dem er sein Herz gegen dich geoffenbaret hat. Nimm sie hin, die Wohltat, umfasse sie, freue dich, nicht über das Bekommen, sondern auf das Erstatten, und dass du Schuldner bleiben wirst. Du nimmst nichts so Großes auf dich, dass dich der Zufall zu einem Undankbaren machen könnte. Ich will dir die Sache nicht erschweren, dass du den Mut verlieren und in Erwartung vieler Mühe und eines lange gebundenen Zustandes verkümmern müsstest. Ich verweise dich nicht auf die Zukunft. Im Augenblicke sollst du etwas tun können. Du wirst ewig nie dankbar sein, wenn du es nicht auf der Stelle bist. Was wird also zu tun sein? Nicht zu den Waffen hast du zu greifen, und doch wird's vielleicht dazu kommen, nicht mehr zu durchsegeln, und doch magst du vielleicht auch bei drohenden Winden die Anker lichten müssen. Du willst die Wohltat erstatten? nimm sie gut auf, so hast du Dank erstattet. Nicht sollst du meinen, du habest bezahlt, aber es soll dich die Schuld nicht so beunruhigen.